Ich habe erst unlängst etwas über diese Art von Erkältungen gelesen. Sie sind gar nicht ungefährlich. Ich glaube, ich habe es im Blick in die Welt gelesen. Es soll vor allem von dem Temperaturwechsel abhängen, der von einem Raum zum anderen variiert. Komisch, dass er so gefährlich ist, selbst im Sommer. Und nun haben wir doch schon Oktober. Man kann abends noch im Freien sitzen. Aber dennoch muss man manchmal Acht geben. Machen Sie doch endlich das Fenster zu. Es ist doch nur ein ganz schmaler Spalt, durch den die Luft hereinkommt. Es ist an sich gut, wenn etwas Luft hereinkommt, wenn so viel geraucht wird. Die Herren rauchen immer so viel. Ich bin froh, dass ich mir das Rauchen gar nicht angewöhnt habe. Ich war schon einmal nahe dran, aber ich bin doch sehr froh jetzt. Ist wenigstens der Laurenz noch da? Ja, gewiss. Ich glaube, er ist in all den Jahren noch nie vor Ihnen weggegangen. Er ist sozusagen immer da. So, er ist immer da. Was macht er immer da? Ich habe es nicht gern, wenn mir Leute beweisen, dass sie immer da sind. Es ist aufdringlich, immer da zu sein. Damit kann man mir nicht imponieren. Bei mir zählt nur die Leistung. Nur die Leistung. Oh, er ist sehr fleißig und so bescheiden. Und er würde es eigentlich komisch finden, wenn jemand bemerkte, dass er immer da ist und so fleißig ist. Es findet eigentlich niemand ein Wort der Anerkennung für ihn. Und er wird es wahrscheinlich auch komisch finden. Ich habe noch keine 10 Sätze mit ihm gesprochen. Aber ich habe doch den Eindruck... Nein, ich übertreibe. Ich habe natürlich mehr als 10 Sätze mit ihm gesprochen. Im Laufe von 2 Jahren werden es schon viel mehr Sätze gewesen sein. Ich wollte nur sagen, dass man das Gefühl hat, nicht mehr als 10 Sätze mit ihm gesprochen zu haben. Na, das sagt doch schon fast alles. Verzeihung. Hallo? Ja? Nein, er ist schon weggegangen. Herr Laurenz, aber können Sie noch einen Augenblick herüberkommen? Ja, ich habe etwas für Sie. Es wäre nett, wenn Sie das übernehmen könnten. Weg. Er kommt schon. Sagen Sie ihm, er kann gehen. Ist mir viel lieber, er geht, als er macht auf eine so unverschämte Art Überstunden. Bringen Sie mir meinen Mantel. Der Laurenz soll dann zuschließen. Ja, sofort. Fräulein Anna ist nicht mehr da. Ich sollte wahrscheinlich die Schreibmaschine wegtragen. Sie soll zur Reparatur morgen. Das E schlägt so schwach an. Hier, bitte. Auch die Handschuhe habe ich gefunden. Ich wusste, dass Sie die Handschuhe gerne auf das Fensterbrett legen. Ich finde das so originell. Originell? Was? Na, gute Nacht. Und schauen Sie, dass Sie bald hinauskommen. Gute Nacht, Herr Generaldirektor. Herr Laurenz, Sie können gehen. Das wollte ich Ihnen sagen. Der Chef meint, Sie müssten nicht immer als Letzte das Haus verlassen. Sie wissen, er ist manchmal sehr subjektiv. Vielleicht würde er sich auch ärgern, wenn Sie nicht als Letzte das Haus verließen. Aber nun ärgert er sich eben, weil Sie als Letzte... Sie dürfen das nicht missverstehen. Ich glaube, Sie sollten überhaupt alles viel mehr auf die leichte Schulter nehmen. Ja. Ja, ich verstehe. Nein, eigentlich verstehe ich es nicht. Aber es ist sehr lieb von Ihnen, Fräulein Anna. Sie sind immer so nett, so freundlich zu mir. Ja. Vergessen Sie nur bitte nicht, die Schlüssel abzuziehen und zum Portier zu geben. Gute Nacht. Natürlich. Ich habe es doch noch nie vergessen. Die Schreibmaschine. Kaum zu sehen, das E. Das Fenster ist schon zu. Ja. Schlüssel. Es ist Zeit, ins Wasser schnell. Auf Erden wird's dunkel, im Wasser hell. Es ist Zeit, so der Hahn. Naja, da könnte vielleicht auch der Installateur. Der tropft noch immer. So. So was? Wer hat denn da die Seife? Ah, die wird der Tremmel vergessen haben. Herr Laurenz, soll ich Ihnen den Mantel holen? Nein, ich danke dir schön, Pepi. Du kannst schon gehen. Na dann gute Nacht, Herr Laurenz. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Waldau. Gute Nacht. Die Schlüssel, Herr Novak. Alter Herr Lorenz, heute sind Sie aber mal früher dran. Ja, der Chef hat mir erlaubt. Na, erlaubt ist gut. Sie sehen schon Zeit. Gute Nacht, Herr Novak. Ja, gute Nacht, Herr Lorenz. Und sagen Sie mal, der Trenzinger, sie soll bei mir auch einmal abstauben. Fingerdick liegt er schon, der Dreck. Gern, Herr Novak. Gute Nacht also. Ins Wasser schnell, auf Erden wird's dunkel, im Wasser hell. Wie lang wohnt sie, war? Wie eine Nachtigall. Sag, was sind mit dem Dirigenten? Nie hätte ich dem Corini das zugetraut. Das allerletzte Mal, dass er sich damit geachtet hat. Du sollst mich noch kennenlernen. Auf Erden wird's dunkel, im Wasser hell. Aber die Polizei hat sich natürlich wieder eine Zeit gelassen. Den Hals durchgeschnitten. Auf Erden wird's dunkel. Sie! Beim roten Licht können Sie nicht über die Straße gehen. Na, haben Sie gehört? Sind ja die anderen auch noch da? Herr! Ja, Sie! Hallo, Lorenz. Sie waren das. Jesus, Herr Mandel. Der hat Sie ja ordentlich angebrüllt, was? Ist das Ihr Heimweg oder sind Sie noch für die liebe Firma unterwegs? Nein, ich bin nicht für die Liebe, für die Firma unterwegs. Aber mein Heimweg ist es auch nicht. Ich wohne im 7. Bezirk. Ich bin heute früher weggegangen. Ich möchte noch ein bisschen spazieren. So, da bin ich wenigstens nicht der Einzige. Ich muss nämlich noch einkaufen. Meine Frau, wissen Sie, hat Geburtstag. Ja, ich irre da schon eine Viertelstunde von Auslage zu Auslage und bin völlig hilflos. Bahn an. In Sizilien, sagen Sie. Oh. Passen Sie doch auf. Sie, machen Sie die Augen auf. Oh, Verzeihung. Mir fällt eigentlich nicht ein, was man einer Frau so im letzten Augenblick schenken kann. Sie überlegen sich sicher Ihre Einkäufe auch schon viele Wochen im Voraus. Ich weiß, das ist ein Fehler von mir, dass ich immer alles im letzten Augenblick... Aber du weißt ja, wer kann sich heute noch auf sein Gedächtnis verlassen? Meine Nerven sind nicht so... Katastrophe. Ich kaufe nie ein. Ich meine, solche Dinge kaufe ich nie ein. Ich bin nicht verheiratet. Und am Morgen bringt mir meine Hausfrau ein Frühstück. Zum Mittag esse ich ein Brot, ein doppelt belegtes Brot und am Abend auch, mit Tee. Und sonst brauche ich eigentlich nichts. Aber lieber Lorenz, da muss Ihnen ja eine Menge Geld bleiben. Oder haben Sie so ganz im Geheimen jemanden zu unterstützen? Das soll vorkommen. Sie werden ja ganz rot. Ich werde doch nicht rot. Aber ich lasse Sie schon in Ruhe. Wissen Sie was? Begleiten Sie mich ein Stück und helfen Sie mir, meine Besorgungen zu machen. Tja, ich weiß nicht, Zeit hätte ich schon, aber ob ich mich sehr dazu eigne für eine Frau. Vielleicht sollten Sie doch besser allein. Was? Nur wie alt sind Sie denn eigentlich? Man kennt sich nicht recht aus mit Ihnen. Manchmal sehen Sie aus wie ein verschüchterter Knabe, dann wieder wie ein abgehärmter Mann. Ja, ja, das Leben, so ist das Leben. Jeder hat seinen Teil zu tragen, was? Sie sicher auch. Ich bin überzeugt, ja. Es ist nicht leicht, was? Ja, aber im Winter fahre ich in die Berge. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass ich jetzt schon 6 Jahre bei der Firma bin. Ich habe erst jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen, aber ich glaube, ich bekomme jetzt weniger heraus. Ja, das ist eine Steuersache. Aber was bleibt, das spare ich für den Winter. So. Dafür arbeiten Sie also. Ja, das ist schön, einen Plan zu haben. Auch so eine Art Luxus. Die hat sich doch die Haare gefärbt. Ich möchte auch gern einmal in die Berge. Meine Frau möchte eigentlich lieber im Sommer in ein Bad fahren, aber daraus wird nichts. Nein, überhaupt. Aus allen Plänen wird immer nichts, bei uns zumindest. Sie machen das sicher viel besser. Sie sind immer so schweigsam. Schweigsame Leute machen immer alles viel besser. Ich bin ganz erstaunt, dass Sie überhaupt für ein Gespräch zu haben sind. Och, ich bin schon für ein Gespräch zu... Sagen Sie, wie fänden Sie das? Ein Seidentuch. Kommen Sie her, kommen Sie her. Was sagen Sie zu diesen Tüchern? Glauben Sie, dass so etwas das Richtige... Ja, vielleicht ein Seidentuch. Dieses Grüne, ja, das könnte vielleicht schon. Das ist natürlich Geschmackssache. Das ist wahnsinnig teuer. Haben Sie so etwas schon gesehen? Diese Preise? Ich glaube, so ein Seidentuch ist doch nicht das Richtige. Vielleicht ein paar Strümpfe. Strümpfe sind gut. Die kann meine Frau immer brauchen. Oh ja, Strümpfe sind vielleicht noch besser. Ja, komm, wir versäumen ja noch die Wochen. Oder Taschentücher. Taschentücher sind sehr praktisch. Die braucht man auch immer. Ja, Taschentücher sind sehr praktisch. Ich werde Taschentücher und Blumen kaufen. Ich finde das generös. Generös, gewiss. Taschentücher und Blumen. Na, vielleicht ist das doch zu wenig. Ich kann ja noch etwas Süßes, ein paar Bonbons vielleicht. Ja, vielleicht. Wollen Sie mitkommen? Vor allem muss ich einmal diese Taschentücher kaufen. Oder wollen Sie lieber warten? Ich schwöre Ihnen, ich bin gleich wieder da. Es muss alles immer sehr rasch gehen bei mir. Dann warte ich am besten. Ich gehe ein wenig hier auf und ab, bis Sie zurück sind. Oder ich gehe ein Stück vor, bis zum Quai, wenn es Ihnen recht ist. Aber natürlich. Klingfix schleift papierdünn, hauchdünn. Klingfix macht jede Klinge zum Vergnügen. Es gibt kein Schneiden, jeder Part, ob weich oder hart, streckt vor Klingenfix die Klinge. Komm doch schon, wer wird denn so einen Blödsinn kaufen? Das ist jetzt zum Rasend werden, immer diese Hitze. Luftballons! Lang und rot, Luftballons! 2 Schilling, gnädiger Herr. Wollen der gnädige Herr nicht dem Fräulein Braut einen Luftballon mitbringen? Für die Kinder zu Hause einen blauen Luftballon. Nein, danke. Ich brauche keinen Luftballon. Luftballon! Frische Leute und Lauden, die Nacht und der Traum. Macht euch drum keine Sorgen, macht euch drum keine Sorgen. Frische alles billiger heute. Morgen, frische Fische. Flussfische. So billig haben sie noch nie gekauft, meine Herrschaften. Forellen, Blaufältchen. Schauen Sie die schöne Fischerin an. Die hat den Brust recht und die fleischigen Karpfen geangelt. Für Sie, meine Herrschaften, heute ist alles billiger. Ich decke dich mit weißen Wolken zu. Ich zünd die fernsten Sterne an. Ein jeder Mensch braucht einmal Ruhe, ganz gleich, ob Kind, ob Weib, ob Mann. Eine kleine Gabe, lieber Herr. Ich habe 5 Kinder zu Hause und eine kranke Frau. Ich habe wirklich kein Geld bei mir, aber wenn ich Ihnen vielleicht ein Wurstbrot... Oje. Ich danke. Verzeihen Sie bitte. Ja? Gehören Sie zu diesem Laden? Ja, bitte. Ihr Schaufenster ist schlecht beleuchtet. Schließen Sie schon? Nein, ich öffne eigentlich erst. Aber treten Sie ein. Womit kann ich Ihnen dienen? Danke. Ich habe mir eigentlich nur im Vorübergehen Ihr Fenster angesehen. Ich warte auf einen Bekannten, der jeden Augenblick... Er ist in dem Modegeschäft dort vorn. Es ist nur, weil ich nicht recht sehen kann, was Sie hier eigentlich im Schaufenster haben. Es war nur eine Art Neugier.

Über den Tunnel hinaus müssen wir! Wirf die Leiter weg! Sie kommen! Mit 200 Stundenkilometern! Ich blute! Ich blute! Mit 200 Stundenkilometern! Werft euch vor den Tunnel! Werft euch mit dem Herz vor den Tunnel! Was haben Sie denn? Fühlen Sie sich nicht wohl? Oh ja, nein, fürchterlich. Ach so, hier bin ich. Es ist gut. Sie haben plötzlich Erbarmen gerufen. Und darum habe ich das Licht wieder aufgedreht, um zu sehen, was mit Ihnen ist. Es war nur so ein schrecklicher Traum, nicht wahr? Das tut mir leid. Den wollen Sie also nicht nehmen, natürlich. Ich wollte Ihnen eigentlich einen anderen zeigen. Ja, einen anderen, bitte. Versprechen Sie mir, dass das nicht wieder so böse ausgeht. Sie zittern ja am ganzen Körper. Hier, nehmen Sie mein Taschentuch. Wischen Sie sich die Stirn ab. Taschentuch? Ja. Ich müsste gehen. Mein Bekannter wollte nur schnell Taschentücher. Kann ich Ihnen jetzt den nächsten Traum zeigen? Ja, bitte. Nein, danke. Später. Ich muss zuerst das Licht abdrehen. General Lorenz. Hier bei seiner Exzellenz Generaldirektor Lorenz. Unmöglich, kann nicht verbunden werden. Warten Sie. Warten Sie, kann nicht verbunden werden. Herr Minister, Sie können nicht verbunden werden. Warten Sie. Das ist das letzte Gespräch, das ich heute nicht entgegengenommen habe. Ich nehme überhaupt keine Gespräche mehr entgegen. Alle sollen warten. Warten, verstehen Sie? Alle sollen warten. Jawohl, Exzellenz. Die Teppiche müssen weicher werden. Das ist ja zu laut, viel zu laut. Verstanden, Anna? Ordnen Sie an, dass alles leiser wird und wartet. Exzellenz, alles leiser und warten. Diktieren Sie jetzt durch das Diktierphon. Wir machen Sie zum letzten Mal darauf aufmerksam, widrigenfalls. Schneller, Sie brauchen ja entsetzlich lange zu diesem lächerlichen Diktat. Das könnte alles viel leiser vor sich gehen. Aber Sie machen sich ja keine Mühe. Oh doch, ich gebe mir Mühe, Exzellenz Lorenz. Ich gebe mir wirklich Mühe. Bringen Sie mir meinen Wagen. Ich möchte zu meinem Schreibtisch fahren. Chauffieren Sie mich in das große Sitzungszimmer. War ich nicht schnell genug? Habe ich Sie verärgert? Sie sehen mich so schrecklich an. Wie Sie's verdienen, meine Liebe. Wie Sie's verdienen. Wischen Sie sich die Tränen weg. Wie Sie befehlen, Exzellenz. Ja, wie ich befehle. Wiederholen Sie. Lassen Sie die Tänzerinnen hereinbringen. Ich werde endgültig und nie mehr. Die Tänzerinnen, habe ich gesagt. Und eine schöne Musik. Es ist keine Musik da. Die Musik ist ausgegangen, schon vor langer Zeit. Dann wird man eben neue Musik holen. Es gibt keine Musik mehr im ganzen Land. Dann wird eine neue Musik geschrieben. Lassen Sie den Musikanten kommen. Der Musikant soll sofort kommen. Der Musikant soll sofort kommen. Der Musikant soll sofort kommen. Exzellenz, was kann ich tun? Wer sind Sie? Wie sehen Sie denn aus? Ich bin der Musikant. Sie sollen mir neue Musik schreiben. Sie muss so alt sein, dass sich keiner mehr daran erinnern kann. Jawohl, Exzellenz. Ich schreibe sofort.

Nochmals vielen Dank. Bitte, bitte. Herr Inspektor, verzeihen Sie bitte. Ist es wirklich schon 7:30 Uhr früh? Sind's besoffen? Natürlich ist 7:30 Uhr. Was wollen's denn? Nichts, ich muss nur schnell in mein Büro. Taxi! Weg. Herr Inspektor, wo ist hier der nächste Taxistand? Am Stephansplatz. Wenn's die zweite Straße links gehen. Und dann rechts halten. Danke, danke, ich weiß schon. Aber da bin ich ja schneller zu Fuß. Schon im Haus? Ja, was ist denn mit Ihnen? Heute sind Sie aber spät dran. Der Herr Mandl ist schon oben und der Chef auch. Ich habe ihm die Schlüssel gegeben. Ich habe gedacht, Sie sind vielleicht krank? Nein, nein, nein. Ja, guten Morgen, Herr Sperr. Guten Morgen. Guten Morgen, Pepi. Guten Morgen. Fräulein Anna. Ja, guten Morgen, Herr Laurenz. Was ist denn das? So spät kommen Sie? So war das gestern aber nicht gemeint vom Chef, dass Sie gleich um fast 11 Minuten zu spät kommen. Fräulein Anna, die Schreibmaschine. Gleich trage ich sie. Richtig. Das E. Ja, hallo, mein Lieber. Wo waren Sie denn gestern? Ich habe die ganze Gegend abgesucht nach Ihnen. Am Quai waren Sie auch nicht. Was haben Sie denn gemacht? Heraus mit der Sprache. Ich möchte es bitte nicht sagen. Stellen Sie sich vor, ich habe dann doch das grüne Seidentuch gekauft. Fräulein Anna, wie sind Sie beim Ferenz? Diese Seidentücher beim Ferenz, die sind ja entzückend. Übrigens, Laurenz, Sie sollen sofort zum Chef kommen. Ja. Beim Ferenz, die sind ja traumhaft. Traumhaft. Laurenz, wo bleiben Sie denn? Ja, ich komme schon. Herr Generaldirektor.